Es war Dienstag, 8 Uhr früh. Wir besetzten das Bahnhofsgebäude, Telegraph und Telefon. Schon nach einigen Minuten gingen die Regierungstruppen mit Unterstützung von 2 Panzerautos zum erbitterten Gegenangriff über. Nach heftigem Kampf wurden sie zurückgeschlagen. Ich wollte die Frage der Gefangenen nicht allein entscheiden und berief deshalb eine besondere Beratung zusammen. Die Gefangenen als Geisel festzuhalten, das entsprach nicht unserem demokratischen Empfinden. Dafür war unsere Dummheit umso demokratischer. Behutsam ließen wir die Gefangenen in kleinen Gruppen hinaus und trugen sogar Sorge dafür, dass sie unbehelligt nach Hause gelangten. Heute finde ich, dass das ein großer Fehler war. Als ich dann sah, wie die Regierungstruppen während des Angriffes ganz unschuldige Leute, die sie auf der Straße festgenommen hatten, vor sich hertrieben, da wurde mir vieles klar. Ein Artillerietreffer zerriss den in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes stehenden Tabakkiosk. Zigarren und Zigaretten mit und ohne Packung wirbelten in der Luft herum. Die Schutzbündler, die es bisher unterlassen hatten, für sich zu sorgen, waren erfreut darüber, dass sie durch diesen Treffer der Artillerie zur Rauchwahn gekommen waren. Als abends eine Gefechtspause eintrat, sah man die Genossen des Schutzbundregiments Karl Marx mit dickbäuchigen Zigarren und feinen Zigaretten herumstolzieren. Sie freuten sich wie Kinder darüber, denn viele von ihnen waren schon lange Zeit hindurch arbeitslos gewesen, sodass für sie nicht nur das Essen, sondern auch der Tabak eine Seltenheit geworden war. Jetzt konnten sie wenigstens nach Herzenslust rauchen. Gegen 10 wurde vom Heimwehrkommando Wien 2 angerufen. Ich ging ans Telefon und meldete mich als Kommandant der Heimwehr Kramlinger. Der wirkliche Kramlinger lag indessen bereits tot im Gebüsch. Am Telefon teilte man mir mit, dass in einigen Minuten ein Panzerzug zur Säuberung der Strecke in Floridsdorf eintreffe. Ich stürmte sofort hinaus auf das Gelände und verständigte die Unterführer mit den kurzen Worten: »Panzerzug aus Wien, Deckung!« Einige Genossen bereiteten schnell alles vor, um den Panzerzug zu sprengen. Man brauchte nur noch die Zündschnur anbringen. Da kam aber auch schon der Panzerzug langsam angefahren. Höchstens 5 Minuten waren seit dem Telefongespräch vergangen. Leider begannen unsere Leute zu früh zu schießen, sonst hätte die Zündschnur noch angebracht werden können. Gleich nach dem ersten Schuss schlug der Panzerzug ein sehr schnelles Tempo ein. Wir empfingen ihn mit einem mörderischen Feuer. Der Lokomotivführer bekam einen Bauchschuss, der Heizer wurde leicht verletzt, doch konnte er dann den Zug noch bis Angern weiterführen. Auf dem Panzerzug waren 8 Maschinengewehre, die trotz der schnellen Fahrt uns wütend beschossen. Dennoch war es uns gelungen, den Zug aktionsunfähig zu machen. Als der Panzerzug außer Sicht war, rissen wir die Geleise auf, damit er nicht etwa zurückkehren konnte. Wir verbrauchten ungeheuer viel Munition. Aber dank der wahrhaft heldenmütigen Arbeit unserer Frauen hatten wir keinen Mangel an Patronen. Unsere Frauen legten eine bewunderungswürdige Tapferkeit an den Tag. Sie behielten klaren Kopf und konnten oft besser überlegen als wir Männer. Teile des Schutzbundes streckten nach diesen übermenschlichen Anstrengungen der ganzen Tage die Waffen und verschwanden. 65 Mann unter dem Kommando der Genossen Zartl und Wagner nahmen 3 Maschinengewehre gegen 80 Gewehre, viele Handgranaten und einige 10.000 Schuss Munition und marschierten bewaffnet gegen die tschechoslowakische Grenze. Sie waren wohl müde und erschöpft, doch wollten sie nicht von den Kanonenchristen auf Jahre in den Kerker geworfen werden oder aber das Schicksal vieler Schutzbündler teilen, die auf der Flucht erschossen oder erschlagen wurden. Der jüngste dieser Kämpfer war 17 Jahre, der älteste über 30. Sie traten ihren Marsch am Mittwoch, den 14. Februar um 10 Uhr vormittags an und erreichten um 1 Uhr nachts nach unaussprechlichen Mühsalen, nachdem sie 18 Mann in den Kämpfen auf dem Weg zur Grenze verloren hatten, tschechisches Territorium.